Es schien Bastian, als ob es ebenso viele Stockwerke unter der Erde gäbe wie über ihr. Schließlich hatte er das Tiefste erreicht, und nun sah er auch schon den Kerker, in dem Hykrion, Hyspalt und Hydorn schmachteten. Und der Anblick war jammervoll. Sie hingen an ihren Handgelenken aufgehängt, an langen eisernen Ketten in der Luft über einer Grube, die ein schwarzes, bodenloses Loch zu sein schien. Die Ketten liefen über Rollen an der Kerkerdecke zu einer Winde, doch diese war durch ein großes, stählernes Vorhängeschloss abgesperrt und ließ sich nicht bewegen. Bastian war ratlos. Die drei Gefangenen hatten die Augen geschlossen, als wären sie ohnmächtig, aber nun öffnete Hydorn, der Zähe, sein linkes, dann murmelte er mit trockenen Lippen: »He, Freunde, seht mal, wer da gekommen ist.« Die anderen beiden schlugen nun ebenfalls mühsam die Lider auf, und als sie Bastian sahen, huschte ein Lächeln um ihre Lippen. »Wir wussten, dass er uns nicht im Stich lasst, Herr«, krächzte Hykrion. »Wie kann ich euch da runterholen?« fragte Bastian. »Die Winde ist abgeschlossen.« »Nehmt doch euer Schwert«, brachte Hyspalt heraus, »und haut einfach die Ketten durch.« »Damit wir in den Abgrund stürzen?« fragte Hykrion. »Das ist kein besonders guter Plan.« »Ich kann es auch nicht ziehen«, sagte Bastian. »Sie kann da, muss mir von selbst in die Hand springen.« »Ah«, knurrte Hydorn, »das ist das Dumme an Zauberschwertern. Wenn man sie braucht, sind sie eigensinnig.« »He«, raunte Hyspalt plötzlich, »es gab doch einen Schlüssel für die Winde. Wo haben sie ihn bloß hingesteckt?« »Da war irgendwo eine lose Steinplatte«, meinte Hykrion. »Ich konnte es nicht so gut sehen, als sie mich hier hochgezogen haben.« Bastian strengte seine Augen an. Das Licht war düster und flackernd, aber nach einigem Hin- und Hergehen entdeckte er eine Steinplatte auf dem Boden, die etwas vorstand. Er hob sie vorsichtig hoch, und da lag tatsächlich der Schlüssel. Nun konnte er das große Schloss an der Winde öffnen und abnehmen. Langsam begann er sie zu drehen. Sie knarrte und ächzte so laut, dass es bestimmt noch in den darüberliegenden Kellerstockwerken zu hören sein musste. Wenn die Panzerriesen nicht ganz und gar taub waren, dann mussten sie jetzt alarmiert sein. Aber nun half es auch nichts mehr, innezuhalten. Bastian drehte weiter, bis die drei Herren auf der Höhe des Randes über dem Loch schwebten. Sie begannen hin und her zu schwingen und erreichten schließlich mit den Füßen festen Boden. Als das geschehen war, ließ Bastian sie ganz herab. Sie sanken erschöpft nieder und blieben liegen, wo sie waren, und die dicken Ketten hingen noch immer an ihren Handgelenken. Bastian blieb nicht mehr viel Zeit zum Überlegen, denn nun hörte man metallisch stampfende Schritte die steinernen Kellerstufen herunterkommen, erst einzelne, dann mehr und immer mehr. Die Wächter kamen. Ihre Rüstungen glänzten wie die Panzer riesiger Insekten im Fackellicht. Sie rissen ihre Schwerter heraus, alle mit der gleichen Bewegung, und gingen auf Bastian los, der hinter dem schmalen Eingang zum Kerker stehen geblieben war. Und nun endlich sprang Sikanda aus seiner rostigen Scheide und legte sich ihm in die Hand. Wie ein Blitz fuhr das lichte Schwertblatt auf den ersten der Panzerriesen los, und ehe Bastian selbst noch recht begriffen hatte, was geschah, hatte es ihn in Stücke gehauen. Und nun zeigte sich, was es mit diesen Burschen auf sich hatte. Sie waren hohl. Sie bestanden nur aus Panzern, die sich von selbst bewegten. Im Inneren war nichts, nur Leere. Bastians Position war gut, denn durch die enge Pforte des Kerkers konnte sich ihm nur einer nach dem anderen nähern, und einen nach dem anderen hackte Sikanda in Fetzen. Bald lagen sie zu Haufen auf dem Boden wie schwarze Eierschalen irgendeines gigantischen Vogels. Nachdem etwa 20 von ihnen zerstückelt worden waren, schienen die übrigen einen anderen Plan zu fassen. Sie zogen sich zurück, offensichtlich um Bastian an einer für sie günstigeren Stelle zu erwarten. Bastian benützte diese Gelegenheit, um rasch die Ketten um die Handgelenke der drei Herren mit Sikandas Schneide durchzutrennen. Hykrion und Hydorn erhoben sich schwerfällig.